größte Kunst ist, Geld zu machen. Aufs Geld kommt endlich alles an. Die größte Kunst ist, Geld zu machen. Aufs Geld kommt endlich alles an. Wer dieses Handwerk nicht versteht und mit der Weisheit betteln geht, der ist wahrhaftig schlimm daran. Wer dieses Handwerk nicht versteht und mit der Weisheit betteln geht,